WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Auch heute wieder eine freie Themennacht. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Tina und Tina ist 33. Guten Morgen, Tina. Hallo, lieber Domian. Hallo, liebe Tina. Wie schön, dass ich direkt mit dir heute anfangen darf. Find ja, ich gut. Das gebe ich gerne zurück. Jetzt bin ich ganz gespannt, worüber du mit mir sprechen möchtest. Ach du meine Güte, ich habe ja schon Zweifel gehabt. Eigentlich habe ich gestern angerufen. Ja. Inzwischen hatte ich ja ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken. Und jetzt habe ich schon fast ein bisschen Bedenken. Aber egal, wir ziehen das jetzt durch. Ja, leg jetzt einfach mal los. Okay, also ich habe ein dunkles Geheimnis. Oh, das ist schon mal interessant. Klingt gut, oder? Da sind wir jetzt alle ganz, ganz Ohr. Ja, ich glaube. Und dieses dunkle Geheimnis möchtest du eventuell uns, die wir ja jetzt alle unter uns hier sind, heute ganz Abend unter uns. Ganz unter uns verraten? Ja, das verrate ich euch jetzt. Hui, und es weiß sonst niemand? Es weiß eine einzige Person auf dieser ganzen Zeitwelt. Und seit verdammte wann? Scheiße, und jetzt erzähle ich dir öffentlich. Lass mich erst mal ein bisschen fragen, wie lange hegst du dieses Geheimnis schon? Oh Gott, 10 Jahre. Und seit 10 Jahren weiß es nur diese eine Person? Ja. Und jetzt wissen es gleich ganz viele Personen. Ich hoffe, es erkennt mich niemand. Oh mein Gott. Nein, wir haben die Stimme ja ein bisschen verstellt. Okay. Nicht verstellt, sondern wir haben die so ein bisschen verfremdet. Alles gut. Es ist ein dunkles Geheimnis. Es ist ein dunkles Geheimnis. Was glaubst du, wie ich auf das Geheimnis reagieren werde, wenn du es mir erzählst gleich? Entweder, also den Anfang wirst du sicherlich amüsant finden, denke ich ja. mir. Und im weiteren Verlauf könntest du vielleicht so deine moralischen Bedenken hegen. Oh. Oh, ja. Hab ich sowas schon mal gehört? Boah, ich habe keine Ahnung. Also ich habe gerade deinen netten Kollegen aus deinem Team ja. gefragt, ob er mich für bescheuert hält. Und er hat gesagt, du, ich arbeite hier seit 14 Jahren, ich habe schon ganz andere Dinge gehört. Also insofern... Das stimmt. Also wir und das Domian Publikum, wir sind schon einiges gewöhnt und uns haut so schnell nichts aus den Socken. So, okay. Ich finde, wir sollen anfangen. Okay, ich hole nochmal tief Luft. Ja, bitteschön, das dunkle Geheimnis von Tina. Okay. Mein dunkles Geheimnis ist, dass ich... Warte, ich wollte die Stimme noch verstellen. Oh, verdammt, vergessen. Egal. Mein dunkles Geheimnis ist, dass ich seit 10 Jahren in einer Verbindung zu einem Mann stehe, der mich dafür bezahlt, dass ich ihm Fußfotos von mir schicke. Ach ja. Ist jetzt nicht so der Burner nee. Eigentlich, ne? Nein, es ist schon toll und interessant, aber es ist jetzt nicht so der absolute Hammer an Geheimnis. Seit 10 Jahren schickst du diesem Mann Fußfotos von ja, mir. Mit Unterbrechung, aber tatsächlich kennen wir uns seit 10 Jahren, ja. Und er bezahlt diese Fotos? Er bezahlt diese Fotos, ja. Was kostet ein Foto von dir? Anfangs, Fußfoto. Ja, anfangs habe ich glaube, das allererste Bild, das ich ihm geschickt habe, da hat er mir 15 Euro für bezahlt. Das ist wie bei Lidl. Das ist ja ein Schnäppchen, oder? Ich habe das Ganze aber durchaus sehr forciert. Was heißt sehr forciert? Wahrscheinlich lachst du dich jetzt auch wieder schlapp. Das Höchste, was er mir gezahlt hat, waren 70 Euro bislang. Wobei ja. es natürlich nicht irgendwie zu einem Bild im Monat kommt. Ne? Ist dann auch schnell verdientes Geld. Du machst es wahrscheinlich selbst mit dem Handy, oder wie? Ja, genau, richtig. Mhm. Können wir, ich weiß gar nicht, ob das jetzt vorgesehen und vorbereitet ist, hast du vielleicht ein Foto für uns auch? Ja, ich wurde gefragt, aber ich muss gestehen, ich habe tatsächlich aktuell kein einziges auf dem Handy, weil ich den Speicher leer gemacht habe. Gut, schade. Schade, ne? So, wie viele Fotos pro Woche schickst du ihm? So einfach kann man das gar nicht sagen, weil die Beziehung, ich habe das auch gerade deinem netten Kollegen schon gesagt, würden wir bei Facebook sein, würde ich sagen, der Beziehungsstatus ist etwas kompliziert. Ja. Das heißt, im Moment gibt's das Ganze gar nicht so auf so ganz super regelmäßiger Basis. Das war mal jahrelang so, im Moment ist das ein bisschen holprig. Das sind die Probleme, über die wir wahrscheinlich gleich sprechen werden. Ja, gerne. Also ja. Im Durchschnitt, wie früher, wie viel Austausch gab es so pro Monat? Pro Monat? 10 Mal, 20 Mal? Ja, so 20 Mal, 15 bis 20 Mal. Irgendwann, dann kam ja schon, und dann über so viele Jahre kommt ja schon eine schöne Summe zusammen. Ja, definitiv. Ich habe auch gestern, ich hatte ja eigentlich gestern angerufen, da wurde ich gefragt, wie viel ich wohl insgesamt wohl schon von ihm bekommen habe. Und ich habe dann 2.000-3.000 Euro gesagt und habe im Nachhinein nochmal überlegt und habe gedacht, oh verdammt, es ist tatsächlich eigentlich viel mehr. Es muss mehr sein. Ich habe das jetzt nicht so schnell im Kopf, aber irgendwie meine Intuition sagt mir, dass es viel mehr sein muss. Es ist definitiv mehr, ja. Du hast es nie zusammengerechnet. Nein. Wie geht das? Du schickst das Foto und du verlässt dich dann darauf, dass er dir dann in Kürze etwas überweist oder schickt das dir bar oder wie geht das? Nee, er überweist mir das. Also inzwischen vertraue ich ihm da auch. Also wir hatten da auch schon unsere, wie soll ich sagen, kleinen Machtkämpfchen, weil er das tatsächlich einmal nicht getan hat. Da habe ich auch mit ihm gebrochen sozusagen für eine Zeit lang. Ja, aber in der Regel überweist er mir das tatsächlich. Rechter Fuß oder linker Fuß? Linker Fuß. Nur linker Fuß. Nur der linke Fuß. Warum bitte linker Fuß? Na, den rechten müsste er sich erstmal verdienen. Was heißt das? Ist der, wie viel teurer ist der rechte? Nein, der wäre nicht viel teurer, aber es irgendwie hat sich das so eingebürgert. Er will den linken haben. Ja, nee, das wollte er nicht explizit, aber es war einfach für mich zum Fotografieren immer wesentlich einfacher irgendwie. Okay, aber er ist ja nun ein Fußfetischist. Ja. So, dann hat man doch am meisten Spaß, denke ich mir so als Fußfetischist, wenn man zwei Füße sieht und nicht nur einen Fuß. Ja, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Also okay, der Mann scheint ein bisschen schräg drauf zu sein. Er ist vor allem auch etwas, er würde wahrscheinlich sagen, er ist etwas devot. Ich glaube, er ist schon ganz schön devot. Und ich glaube auch, dass das für ihn so eine gewisse Art von Reiz ist, dass er diesen rechten Fuß eben noch nie gesehen hat. Ah ja, daher weht der Wind, ich verstehe. Aha. Wer ist dieser Mann? Oh mein Gott, er ist ein Lehrer. Er unterrichtet Religion. Ach du lieber Gott. Auf der Zunge zergehen. Gut, dass du jetzt nicht sagst, er ist ein Bischof oder sowas. nee, soweit Gott sei Dank nicht. Also er ist ein Religionslehrer. Ja. Ist er verheiratet? Inzwischen ja. Er war es nicht, als wir uns kennengelernt haben. Wann und wie habt ihr euch kennengelernt? Also vor 10 Jahren wahrscheinlich dann? Ja, genau, richtig. Und zwar war das zu einer Zeit, da war das mit dem Internet und Chatten und so weiter, da war das ja alles noch nicht so ganz mega groß, wie das heute ist. Und da habe ich mir ab und an mal die Zeit vertrieben auf einer für Frauen kostenlosen Datingline übers Telefon. Und ja, ich habe das eigentlich zum Zeitvertreib gemacht. Ich hatte da nicht so ganz ernsthafte Ambitionen, auch wenn es hier und da mal, naja, den Rest lassen wir weg. Aber irgendwann, ist dort also so organisiert gewesen, dass man immer einen kurzen Text einsprechen konnte, den dann die anderen Zuhörer praktisch hören konnten und sich dann entscheiden konnten, dir eine Nachricht zu schicken. Ja, genau. Ja. Und er hat eben irgendwie die Nachricht eingesprochen von wegen, ich möchte dich dafür bezahlen, dass ich deinen Fuß sehen darf. Mhm. Und ich habe ihm darauf gesprochen, weil ich das einfach höchst lustig fand, was das für eine bescheuerte Idee eigentlich wäre. Mhm. Mhm. Und habe ihm anfangs eigentlich versucht, das auszureden und ihm versucht klarzumachen, dass er sich doch irgendwie, dass es doch einfach eine Schnapsidee ist. Ne? Aber du hast ihm versucht, das auszureden via Chat oder wie? Ja, via Nachrichten. Via Nachrichten, okay. Mhm. Also es gab also keinen direkten Telefonkontakt oder dergleichen. Nee, Nachrichten, also es sind Sprachnachrichten. Sprachnachrichten, okay, ja, ist klar. Genau, ja, und dann haben wir halt einfach, ich war halt zu dem Zeitpunkt, also ich bin halt generell einfach ein offener Mensch, das merkst du wahrscheinlich auch, und hab Spaß daran, mit Leuten mich auszutauschen und zu unterhalten und hab auch immer irgendwie Spaß daran, was so der Hintergrund von den einzelnen Leuten ist, und deshalb war ich einfach erstmal nur neugierig, was ist das für ein Typ? Das heißt, du hast dich dann darauf eingelassen und hast das erste Foto geschickt? Ja. Hast du diesen Mann je persönlich getroffen? Nein. Will er das nicht? Ich glaube, er würde schon wollen, aber er akzeptiert, dass sein Platz niemals an meiner Seite sein wird. Kennt er ein Foto von dir? Ja. Kennst du auch ein Ganzkörperfoto von ihm? Ja. Oder sie? Erkennst du? Ja. Gefällt er dir? Nein. Nein. Aber ich bin lesbisch. Ach so, ach das auch noch. Fällt mir doller. Weiß er das, dass du lesbisch bist? Ja, also ich meine, um es wirklich so ganz auf den Punkt zu bringen, eigentlich, ich bin bisexuell. Als ich ihn kennengelernt habe, war ich überwiegend, nein, eigentlich war ich zu dem Zeitpunkt nur mit Männern zusammen und irgendwann, ne? Okay. Ich war ja jung und so. Ja, verstehe. Ja, ja. Was glaubst du? Nein, ich überlege, dieser etwas merkwürdige Kontakt hat sich jetzt über einen so langen Zeitraum hingezogen. Das hat er, ja. Warum, oder anders gefragt, schämst du dich dafür, dass du diesen Kontakt hast? Ich habe mich das auch schon gefragt, warum ich da solche Hemmungen habe, das überhaupt jemandem zu erzählen. Scham, ich weiß nicht, ob Scham so unbedingt das Richtige ist. Es ist einfach... Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das Ganze nicht so ganz normal, auch wenn ja normal immer sehr relativ ist, aber... Ja, normal ist es nicht, das ist schon mal klar. Ja, siehst du? Normal ist nicht, aber vieles ist nicht normal und es ist trotzdem toll, also da müssen wir gar nicht diskutieren. Du hast gerade am Anfang gesagt, du stellst dir vor, dass ich zuerst mal da sehr interessiert zuhöre und dann hätte ich eventuell moralische Bedenken. Wie meinst du das? Ja, und zwar ist das Ganze so, also dieser Mann, redet sich ein, das klingt ein bisschen anmaßend, das möchte ich gar nicht, will das gar nicht bewerten. Dieser Mann meint, er ist in mich verliebt. Und er hat wirklich mehrfach von der großen Liebe gesprochen, also für ihn, und das ist ihm, also, ja, er liebt mich, sagt er. Und er hat natürlich, ich habe ihm dann ganz klar gemacht, ne, dass es auf jeden Fall niemals eine Zukunft für uns gäbe. Mhm. Und das hat er dann irgendwann einfach akzeptiert. Er hat also auch nicht versucht zu bohren, sondern hat das einfach hingenommen. Schließlich bin ich sehr dominant im Kontakt mit ihm. Und er hat das halt einfach zu akzeptieren. Und natürlich musste er auch irgendwie seine Wege gehen und hat dann halt eine Frau kennengelernt und so weiter, von der er aber sagt, sie sei tatsächlich nur die Nummer 2, was ihn im Herzen zerreißt. Und das ist der Punkt, wo ich inzwischen sage, da kriege selbst ich kriege moralische Bedenken. Weil ich irgendwo, weißt du, ich bin ein Mensch, ich bin für die Liebe, ich bin wirklich ein positiver Mensch und so weiter. Ja. Und ich habe im Augenblick so das Gefühl, dass ihn das Ganze wirklich mehr aufreibt und psychisch fertig macht, als dass es tatsächlich einfach nur Spaß ist. In diesen Jahren? Ja. Gab es am Anfang zumindest von seiner Seite aus klare Initiativen, dass ihr euch sehen wollt? Er hat mich gefragt. Also er hat schon immer so einen Respekt vor mir gehabt, dass er mir von Anfang an gesagt hat, er würde mir unwahrscheinlich gerne begegnen, aber würde es wahrscheinlich kaum aushalten, mich überhaupt nur länger anzusehen als ein paar Sekunden. Aber du hast von Anfang an abgebügelt. Ja, genau. Weiß er auch, dass du eigentlich jetzt eher lesbisch orientiert bist? Ja. Interessiert ihn aber auch nicht weiter. Macht ihn wahrscheinlich noch heißer. Das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Also thematisiert wurde das zwischen uns nicht weiter. Ich glaube, er hat vorher hier und da mal ein bisschen Eifersucht empfunden. Das hat er jetzt, seitdem ich mit Frauen zusammen bin, eigentlich nicht. Bist du zurzeit mit einer Frau zusammen? Ja. Oh mein Gott, ja. Ist das, wieso sagst du, oh mein Gott, ja? Ja, weil das ist natürlich auch mein Gewissenskonflikt, denn sie weiß natürlich auch nichts davon. Jetzt wird's ernster. Ja, siehst du? Ja, jetzt wird's ernster. Siehst du? Ja. Noch eine Frage zu ihm. Weißt du, hat er dir beschrieben, was er macht, wenn dein Bild ankommt, wenn er sich das anschaut? Na, also... Wir denken es uns, aber beschreibt er es dir? Ich denke, wir können uns das doch alle denken, was wir er denken. Dann tut. Ja, aber meine Frage ist, ob er es dir auch nochmal schreibt. Ja, ich erwarte ein Feedback von ihm. Das heißt, du willst das sogar wissen? Ja, natürlich. Du Schmutzige. Ja, nu, also... Du willst wissen, wie dieser arme Fußfetischist sich dann einen runterholt auf deinen Fuß? Ja, nu, ich möchte, brauch da keine Details, ne? So weit brauchen wir da nicht gehen. Aber ich möchte schon dementsprechend, also er wünscht sich, es ist nicht so, dass ich einfach irgendein Bild mache, sondern er hat meistens sehr konkrete Vorstellungen, wie dieses Bild auszusehen hat, wie, was, in welcher Größe und Perspektive und so weiter. Und natürlich möchte ich am Ende erfahren, ob das Foto seinen Vorstellungen entspricht. Natürlich. Ne? Ja. Und das erwarte ich dann von ihm. Und natürlich lobt er das meistens in absolut... Was du gerne hörst. Natürlich. Ja. So, jetzt kommen wir zur Moral. Oh, jei. Also, was für mich eine ganz klare moralische Sache ist, ist, ich finde, du musst das deiner Freundin beichten. Da gibt es kein Wenn und Aber. Dass du es mit ihm so weitermachst, so lange gemacht hast, ist schwieriger zu beurteilen, weil ihr seid zwei erwachsene Menschen. Er ist ein erwachsener Mensch, er weiß, woran er ist. Wahrscheinlich turnt ihn das an, du willst Kohle verdienen. Allerdings, wenn du da Bedenken hast, hättest du ja schon längst aufhören können. Ja. Aber es geht jetzt um deine Freundin. Mhm. Ich finde, das musst du ihr sagen. Findest du? Ja, finde ich ganz klar. Das ist so ein komisches, wenn ich einen Partner oder eine Partnerin hätte, die sowas macht, der sowas macht, und diese Person mir das nicht sagt und ich das irgendwie rauskriege, fände ich das schäbig. Würde ich der Person sehr übel nehmen. Ja, ne? Ja. Dann kannst du auf der Basis mit deiner Freundin darüber diskutieren, mache ich das jetzt weiter, mache ich es nicht weiter. Naja, aber erstmal müsste ich eher gestehen, dass ich ihr die ganze Zeit das verschwiegen habe. Wie lange bist du mit der zusammen? Ach du Scheiße. Sag es bitte nicht zehn. Mit der letzten, also mit meiner jetzigen Freundin, meinst du? Ja. 3 Jahre. Okay, da musst du beichten. Hose runter, leg alles auf den Tisch. Schatz, jetzt weißt du, warum wir uns all die Urlaube leisten konnten. Nein, das ist natürlich jetzt... Mensch, unsere Zeit läuft davon, Tina. Mit dir könnte ich die ganze Stunde reden. Ja, schön, ich mit dir auch. Bist mir sehr angenehm. Ja, das gebe ich gerne zurück. Also, wir verbleiben jetzt, dass du deiner Freundin Bescheid sagst. Das, finde ich, musst du machen. Ja. Das ist eine klare moralische Sache, finde ich. Meinst du, ich dürfte das... Ah, das ist auch wieder unmoralisch, verdammt. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich nicht ein bisschen die Tatsachen... Nee. Wenn schon, dann schon richtig. Und okay. Dann berätst du mit deiner Freundin zusammen, was zu tun ist. Aber da, wahrscheinlich musst du erst mal hinbiegen, die wird dich fragen, zu Recht, wieso hast du mir das so lange verschwiegen? Mhm. Und dann wird die vielleicht sagen, wenn du es mir gesagt hättest, wäre es auch gut gewesen. Warum verschweigst du es? Lass mich doch die Fotos machen, sagt sie vielleicht. Oder so. Liebe Tina... Okay. Wir verabschieden uns. Ja. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank. Das wünsche ich dir auch. Danke sehr. Und vielleicht berichte ich dir dann mal die Fortsetzung. Sehr gerne. Wir werden uns alle sehr gut an dich und dein dunkles Geheimnis erinnern. Alles klar. Vielen Dank, Tschüss, Domian. Tina. Ciao. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Jetzt mal eine ernste Sache. Fällt mir gerade ein, ist mir gestern auch schon eingefallen. Wir haben über Flüchtlinge gesprochen. Und über Heidenau. Ich würde gerne mal mit ein paar Leuten oder mit einer Person aus Heidenau sprechen. Wenn uns da jemand heute Nacht zuschaut oder zuhört in den nächsten Nächten und gerne sich äußern möchte zu den Vorkommnissen in Heidenau, ich wäre sehr daran interessiert. Ihr kennt die Telefonnummer, ihr kennt die Mailadresse domian@wdr.de und zwischendurch der Hinweis, dass wir morgen nicht im Fernsehen sind, sondern ausschließlich im Radio bei 1 Live, aber dann am Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag, wieder in beiden Medien, im Radio und im Fernsehen. So, es geht weiter mit Sebastian. Sebastian ist 31. Guten Morgen, Sebastian. Guten Morgen, Domian. Sebastian, um was geht es bei dir? Und zwar geht es bei mir darum, also ich versuche es mal zu umschreiben, also mein... Also ich habe eine Borderline-Störung, also bin psychisch erkrankt. Mhm. Und also bei mir ist halt die Energie sehr wenig da. Also Dinge zu machen, also Freizeitaktivitäten. Und also ich muss immer sehr darauf achten, also den Kosten-Nutzen-Faktor sehr hoch halten, ob mir diese Aktion irgendwas bringt. Mhm. Und der andere Punkt dazu ist noch, ich empfinde auch sehr wenig Freude bei den Dingen oder im Grunde gar keine Freude, oder wenn, kommt sie mal ganz selten vor. Und deswegen, das ist so für mich ein Problem, und was schon Jahre besteht. Das klingt für mich so, als wärst du ein junger Mann, der eigentlich nur zu Hause abhängt und so eine Art Couch-Potato ist. Naja, vereinfacht gesagt, ja. Mhm. Vereinfacht gesagt, ja. Also ich habe schon einiges an Therapie auch hinter mir, und Medikamente habe ich auch schon ausprobiert. Ja. Und irgendwie komme ich da nicht weiter, sage ich jetzt mal. Ne? Du sagst, es macht dir nichts Freude. Ja, also ich habe auch eine Freundin, wenn ich der spazieren gehe, und die, also gerade bei ihr merke ich das so, ich hatte an vielen kleinen Dingen auch Freude, so, weiß nicht, am Wetter oder so. Und mir ist das einfach alles gleichgültig, ne? Also egal, ne? Es gibt manchmal Momente, wo ich das auch ganz gut finde, aber ja, das ist auch ganz selten. Ne? Also, jetzt habe ich gerade zwei Vorstellungen von dir. Ja. Entweder ist Sebastian spindeldürre, weil er auch keinen Bock hat zu essen, oder er ist sehr, sehr korpulent, weil er sich wenig bewegt und irgendwie doch sehr viel in sich hineinstopft. Was ist die richtige Variante? Die letztere eher. Also das Essen ist dann doch so eine Ersatzbefriedigung irgendwie. Das verbindest du schon mit Genuss oder Freude? Ja, so, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Es kommt mal vor, aber eher mehr so, ja, Hauptsache was Ungesundes tun, so ungefähr. Ne? Also mehr so, vielleicht auch aus Frust. Ne? Also nicht so die leckeren Sachen. Ne? Mhm. Also sind zwar auch lecker, aber ne, es ist der Masse ist es halt dann auch nicht mehr lecker. Ne? Und wie schwer bist du? Ich bin 135 ungefähr. Bei einer Größe von? 1,76. Ja, ist schon deutlich zu viel, ne? Ja. Deutlichst zu viel. Stattlich. Ja. Hast du, du hast eine Freundin, hast du auch keinen Spaß am Sex? Das ist eher ein anderes Thema. Das liegt nicht an mir, sondern eher an ihr. Und da kann ich eher schlecht was zu sagen. Also da würdest du würdest schon gerne, aber das möchte sie nicht aus, das müssen wir gar nicht dann jetzt vertiefen. Weil Genau. So, das ist im Grunde jetzt nicht mein Problem, sondern bin auch im betreuten Wohnen, habe Ansprechpartner und alles und rede auch mit denen viel darüber, aber irgendwie. Wie lange geht das denn schon? Wie gesagt, du bist jetzt 31 Jahre alt. Wie lange? Also ich sag mal so, was mir krass aufgefallen ist, ist einfach, seitdem ich mit meiner Freundin zusammen bin, ist es vermehrt so, weil ich einfach die Energie, die ich habe, einfach in die Beziehung mehr reinstecke und halt weniger Freizeitaktivitäten mache. Ne? Wie lange bist du mit der Freundin zusammen? 2 Jahre. Und wie war das vor den 2 Jahren? Ja, da musste ich auch schon immer sehr darauf aufpassen, aber da konnte ich halt ein bisschen mehr einteilen. Ne? Dann habe ich von betreuten Wohnen halt die Gruppenangebote mehr wahrgenommen und aber das halt sehr stark nachgelassen. Warum bist du überhaupt im betreuten Wohnen? Ja, wegen meiner psychischen Erkrankung. Also ich komme halt selber ja nicht so gut zurecht. Ne? Das heißt, du könntest alleine in einem kleinen Haushalt, eine Wohnung, könntest du nicht managen? Also sehr schwer werden. Also ich glaube, es würde eher schief gehen. Woran würde das mangeln oder scheitern? Ja, also unter anderem an der Energie einfach. Du würdest alles vielleicht so laufen lassen oder vermüllen lassen oder... Ja, also ich habe auch meine Grenzen, ne? Aber sag mal so, ja, ich würde auch vieles einfach sehr schleifen lassen. Mhm. Wie sieht das aus mit Job, Arbeit, Tätigkeit? Machst du was? Also ich habe zwischendurch mal gearbeitet, aber auch eher so so kleinere Minijobs und es hat mir auch Spaß gemacht teilweise, aber ich merke einfach, dass ich sehr schnell an meine Grenzen komme und kann man das auch übersetzen, so profan und salopp, mit einer großen Trägheit? Ich meine es jetzt gar nicht wertend, sondern dass du dich auch so träge fühlst und ohne Antrieb auch. Ja, Antrieb ist halt, es kommt halt auf die Phasen an. Manchmal klappt das ganz gut und manchmal halt eher nicht gut und deswegen, Trägheit ist auf jeden Fall auch ein Thema, könnte man so sagen, aber ich komme halt auch, lass mal so stehen. Ja, du hast aber keine Ausbildung. Nee. Hast du gemacht? Hast du einen Schulabschluss? Ja, einen Hauptschulabschluss. Hauptschulabschluss, ja. Jetzt hast du ja schon mehrfach gesagt, dass du psychisch erkrankt bist. Du hast auch den Namen Borderline genannt. Bist du denn permanent in psychiatrischer oder psychologischer Betreuung? Also ich habe einiges an Therapie halt hinter mir und bin jetzt irgendwo an einem Punkt angelangt, wo halt, ich habe halt Verhaltenstherapie und spezielle Borderline-Therapie auch gemacht und an einem Punkt, wo ich einfach merke, mit Gesprächen komme ich einfach nicht mehr weiter. So, ne? Es muss, was ich bisher erlebt habe einfach. Ja. So, ne? Nimmst du Medikamente? Und, nee, auch nicht, also nicht mehr. Ich habe schon einiges versucht und von den letzten habe ich eigentlich eher mal Albträume gekriegt. Das war dann nicht so schön. Mhm. Und deswegen, ich versuche da jetzt eigentlich auch einen neuen Psychiater mal zu kriegen, aber ich glaube einfach, also man sagt ja zumindest bei Borderline Medikamente eher höchstens stimmungsstabilisierend, aber ja auch nicht. Und, wenn denn die Diagnose stimmt, bist du sicher, dass die Diagnose stimmt? Ja, ich sag mal so, Symptome habe ich auf jeden Fall. Ja. So, ne? Jetzt momentan nicht mehr so stark, aber So, jetzt sagst du, ja, du hast diese ganze Palette von Therapien oder viele Sachen schon jetzt hinter dir, Gesprächstherapie, mhm, Verhaltenstherapie. Du möchtest das nicht mehr machen, weil es dir nichts gebracht hat. Ja, so würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, sondern eher, ich müsste irgendwie was finden, wo ich jetzt merke, okay, das bringt mir auch ein Stück weit was, ne? Wo ich das Gefühl habe, okay, da ist ein Pakt an und ich überlege halt eher aus Verzweiflung mal wieder in die Tagesklinik zu gehen, aber ja, große Hoffnung habe ich eigentlich momentan nicht. Ne? Hast du denn für dich mal ausprobiert und vielleicht auch ein bisschen trainiert, dass du mal diesen ganzen Psychokram mal zur Seite schiebst? Sondern sagst, ich bin Sebastian, ich bin 31 Jahre alt, ich bin ein erwachsener Mann und Herr meiner selbst. Ich nehme mir jetzt dieses und dieses vor und versuche das mit Selbstdisziplin mal zu schaffen. Hast du solche sowas schon versucht zu machen? Ja, also schon einige Male, ne? Also, aber das ist dann halt, ich weiß nicht, ob es auch vielleicht körperlich ist. Also, das versuche ich auch momentan so ein bisschen herauszufinden, ne, weil ich bin einfach echt platt, ne, und da wird viel körperlich sein. Also das erste Training, ja. Ich meine, das erste Trainingsprogramm wäre ja für dich, wenn du dich beraten lassen würdest, Stichwort Ernährungsberatung, dass du die Funde runterkriegst und anfängst mit Sport. Ja, ich habe ja auch vorher Sport gemacht. So, vorher, ne? Und, aber nicht jetzt. Aber nicht jetzt. Ja, ja, klar, aber das war ja immer irgendwie da, ne? Dieses wenige Energie. Ne? Also hätte ich jetzt zum Beispiel die Beziehung nicht, dann würde ich vielleicht andere Dinge wieder mehr machen. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich trennen will oder so, aber... Aber kannst du denn nicht mit der Beziehung... Ich finde ein bisschen seltsam, dass die Beziehung die Energie absorbiert. Könntest du nicht zusammen mit deiner Freundin Fahrrad fahren, joggen gehen? Also wir versuchen eigentlich so oft wie möglich einfach mal spazieren zu gehen, ne? So, und nur bei mir ist halt eher so die Motivation, also ich muss es einfach rein vom Verstand her machen höchstens, ne? So, also Freude daran habe ich einfach nicht. Ja. Nein, das ist mir schon klar. Du musst es am Anfang zumindest rein vom Verstand machen. Du musst dir eigentlich, wäre da eine gute Verhaltenstherapie ideal. Du müsstest dir einen Plan erarbeiten, einen Tagesplan. Das und das will ich heute machen und schaffen. Auch wenn ich keinen Bock drauf habe, ich mache es. Weil der Verstand sagt mir, das ist gut für mich. Und ich wäre mal so sehr interessiert daran, was das bei dir auslöst, wenn du das, mal sagen wir mal, 4 Wochen richtig gut schaffen würdest. Ob du dann nicht ein tolles Erfolgserlebnis hast, das dich dann anspornt. Was glaubst du? Hallo? Jetzt Sebastian weg. Hallo? Er ist weg, in der Tat. Dann bitte ich meine Regie, dass wir das Gespräch im Hintergrund fortsetzen und den Sebastian nochmal anrufen und der wird dann weitergeleitet an den Jürgen, an unseren Psychologen, falls Sebastian noch zuhört. Ich finde, das ist die richtige... Das schönste Erfolgserlebnis, was man hat, ist, wenn man selbst etwas geschafft hat. Und wenn es nur kleine Zentimeterschritte sind, Sebastian, wenn du dir so einen Plan machst, einen Tagesplan, einen Wochenplan, das und das esse ich, einen Ernährungsplan, das und das will ich an Sport vielleicht schaffen, nimm dir gar nicht zu viel vor am Anfang, das ist gar nicht gut, dann ist man frustriert, wenn man es nicht schafft. Kleine Schritte, das kannst du im Laufe der Monate steigern. Und du dir immer vor Augen hältst, das ist gut für mich und das ist eine rationale Entscheidung, glaube ich, bin fast sicher, dass dich das anmacht, dass dich das anspornt, wenn es vorangeht. Denn du bist erst 31 Jahre alt und du kannst ja nicht so versumpfen im Nichtstun, sage ich jetzt mal so ein bisschen leger. Aber die Details oder einige Anregungen kann dir sicher der Jürgen auch gleich geben. Du legst bitte auf, falls du noch nicht aufgelegt haben solltest und der Jürgen ruft dich gleich zurück. 1.28 Uhr und hier ist... Benedikt. Benedikt ist 18. Guten Morgen. Abend. Hi. Hallo Benedikt. Schön, dass du da bist. Ja. Was geht's? Ja, an sich auch ums Flüchtlingsproblem. Ich bin jetzt niemand aus Heidenau. Ich komme aus Niedersachsen. Ja. Und erstmal eine Frage. Hast du die Sendung Hart aber fair neulich gesehen mit Ranga Yogeshwar und Co.? Nicht ganz. Ausschnitte nur. Ah, okay. Also ja, mir geht's ja mehr oder weniger um etwas davon und zwar... Ja, würde ich einfach, oder finde ich einfach die CSU-Politik bezüglich des Asyls, auch was der bayerische Innenminister Herrmann geäußert hat, einfach völlig daneben. Also, was hat dich denn außer seinem unsäglichen Neger-Ausbruch? Ja, das war wieder so typisch. Sowas musste einfach kommen in der Sendung von ihm. Mhm. Tun wir das mal zur Seite. Ist so dusselig, da müssen wir gar nicht drüber reden. Richtig. Was hat dich im Detail geärgert an seinen Aussagen? Das ist eigentlich gar nicht mal, was er in der Sendung gesagt hat. Das hat mich halt daran wieder erinnert, weil es ging ja darum, von der Grünen und auch von der Geflüchteten, die jetzt hier integriert ist und so, wurde ja kritisiert, dass die CSU auf Wahlkampf geht mit diesen Sprüchen Wirtschaftsflüchtlinge schnell abschieben und sowas, grob gesagt, ne? Leute, die einfach nur unser Sozialsystem anzapfen wollen und letztendlich gar nicht betroffen sind, ja. Genau, und ich finde, das ist einfach total dämlich, weil, das ist eigentlich der Punkt. Denn jetzt weiß es eigentlich jeder und jeder rationale Wähler weiß das ja eigentlich, dass das nicht klar geht und so. Aber diese Betonung darauf, das ist meiner Meinung nach... Sagst du kurz noch, erklärst du noch, was du meinst, dass das nicht klar geht? Was geht nicht klar? Dass diese Ausbeutung nicht korrekt ist, ist ja logisch. Also du meinst, dass es nicht korrekt ist, wenn Leute einfach hierher kommen, um nur Kohle abzuzocken? Das macht ja Sinn. Das meinst du? Das meine ich, richtig. Okay. Aber das ist ja überhaupt nicht die Mehrheit oder so, wie es ja teilweise... Du meinst, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass das nicht in Ordnung ist und das muss man nicht ständig herausposaunen, ganz genau, weil ganz man die, genau. die anderen deswegen, damit diskreditiert, die wirklich Betroffenen. Sehr schön zusammengefasst, Domian. Nee, aber ist ja richtig, weil... und die CSU, ich meine, die kann ja nicht so blöd sein, die müsste das ja eigentlich auch wissen, dass das eine Selbstverständlichkeit irgendwo ist. Und deswegen finde ich, das ist einfach ein schmaler Grat zwischen ja sehr rechten Wählern abfangen und der Gefahr, generell selber zu weit nach rechts zu rutschen. Weißt du, was ich meine? Benedikt, ich finde das erstaunlich. Du bist 18 Jahre alt, wie du das auf den Punkt bringst. Ich bin ja nun 2-3 Jahre älter als du. Und verfolge die CSU-Politik nun schon sehr lange. Und genau das macht die CSU, solange ich denken kann. Genau das. Sie geht immer in den rechten Rand, fischt am rechten Ufer. Will damit auch bewirken, dass keine rechten Gruppierungen in Bayern irgendwie Land gewinnen. Damit können sie sich dann natürlich auch mal bruskieren. So, laufen aber Gefahr, dass es wirklich abdriftet und dass es in Hetzerei ausartet. Korrekt, und das ist einfach nur total dämlich und demokratiegefährdend, wie ich finde. Dazu möchte ich aber noch sagen, dass ich jetzt nicht irgendwie komplett links oder grün bin oder so. Politisch treibe ich mehr oder weniger, weil ich zum Beispiel die Wirtschaftspolitik der Grünen und der Linken nicht 100% befürworten kann. Deswegen will ich mich da noch so bedeckt halten. Gut, naja, aber wir können ja sagen, dass die CSU Wirtschaftspolitik hervorragend ist und dass Bayern ganz toll da steht. Das kann man ja auch, muss man ja sagen. Ja, das ist tatsächlich so. Bei aller Kritik. Die ist tatsächlich sehr gut. Naja, und wie gesagt, Problem, was jetzt in Heidenau entstanden ist, also diese Eskalierung tatsächlich in höchsten Grade, die habe ich jetzt auch in Niedersachsen tatsächlich hier gespürt. Denn ich war mit einem Freund, wollte ich zu einem nahegelegenen Flüchtlingsheim. Das ist so ein Übergangsheim. Also da sind auch recht viele wohl Albaner und Kosovaren und so. Ne? Und wir sind dann da hingestiefelt und wollten uns einfach mal so ein Bild machen, ob die Leute da ja gut leben, ob sie gut versorgt werden und wenn möglich auch mal mit den einen oder anderen sprechen, um mal so das so von dem Schicksal zu erfahren. Und dann kamen wir halt zu der Heimleitung und man hat ja irgendwie angemerkt, finde ich, dass sie tatsächlich Angst hatte, dass wir irgendwie recht sind deswegen, also schon sehr krass. Das heißt, ihr kamt gar nicht dann an die Leute ran? ja, also die waren da draußen und so, und die hat aber gesagt, ja, es gibt gleich Abendessen und so, und könnt ihr euch vielleicht anmelden, und wollte das ganz schnell abbrechen, mhm, und dass wir wieder verschwinden. Mhm. Und dann meinte mein Kumpel, ja, es gibt aber auch keine Internetseite, wo man sich hätte anmelden können, ne? Mhm. Und dann meinte sie, ja, ist richtig, das machen wir aber auch extra so, ne? Weil wir hier, mhm, nicht zu viel Aufmerksamkeit, mhm, drauf haben wollen. Aber wie schlimm, und, ne? Wie schlimm, dass ja, das so ist. Ja, deswegen, also das ist total krass, mhm, und ich finde es einfach nur erschreckend, dass, mhm, das gerade hier in Deutschland passiert. Also unnormal. Ja. Und also ich bin jetzt auch hier nicht so wie die, ich glaube, gestrige Anruferin, ein riesen Til Schweiger-Fan oder so. Finde ich gut, was er macht, ne? Soll er, mhm, soll er, mhm, sich engagieren und so. Ich fand allerdings das Video von Oliver Kalkofe, falls du das vielleicht gesehen hast, wesentlich mehr auf den Punkt gebracht, mhm, irgendwie. Und ja, und es gibt ja auch genug andere Prominente wie Jan-Josef Liefers und so, genau, die sich stillschweigend da engagieren, ohne halt so ein Riesendrama draus zu machen, aber naja. Gab es denn dann für euch doch noch irgendwie die Möglichkeit, mit Flüchtlingen zu sprechen? Das war jetzt erst vor einigen Tagen, und wie gesagt, wir konnten dann nicht sagen, ja, unterbrecht das Abendessen, mhm, wir wollen, oder hört auf, jetzt hier weiter zu kochen oder so, wir wollen jetzt unbedingt mit den Flüchtlingen reden. Na gut, ihr werdet ja später oder am anderen Tag nochmal kommen können. Ja, das hat, wir sind jetzt irgendwie dabei, einen Termin zu finden. Aber selbst da hat dann die gute Frau gesagt, ja, also die können ja eigentlich auch kein Deutsch, und Englisch ist auch schwierig, obwohl wir auf Englisch dort begrüßt wurden. Ne? Also, mhm, es ist wirklich eher das Ziel, das bedeckt zu halten. Ja, und also was glaube ich so der Kern deiner Aussage ist, das ist erschreckend, dass die Leute Angst haben, dass da irgendwelche Wahnsinnigen sich da einschleusen und den Menschen was antun. Ne? Ja. So verstehe ich das. Dass da so ein großes Misstrauen ist, und das finde ich auch sehr, sehr schlimm und sehr, ich meine, es ist natürlich gut, dass die so vorsichtig sind, aber dass es überhaupt so kommen muss, das ist das Traurige. Ja, das sehe ich auch so. Und ich fände es natürlich auch nochmal interessant, wenn jetzt die Tage oder die Wochen bei dir auch nochmal wie wir vielleicht dann direkt sagen würden, Rechtsradikaler, er würde sich vielleicht als besorgter Bürger beschreiben, anrufen würde, damit er einfach mal so ein paar Argumente vorbringen kann. Und ich möchte das einfach hören, weil das ist einfach sowas von blödsinnig. Ich habe auch neulich eine Artikel gelesen von einer Bertelsmann-Stiftung. Mhm. Die haben eine Studie gemacht, dass 491.000 Einwanderer pro Jahr benötigt werden aus Nicht-EU-Ländern, mhm, bei uns in Deutschland. Mhm. Und diese Studie ging durch die Zeitung auch. Ich habe davon auch gelesen, ja. Ich verstehe es auch nicht, warum man den Fakt, dass wir ein Einwanderungsland, nicht einfach akzeptieren kann. Also was ist daran so schlimm, wenn hier Menschen mit fremder Herkunft oder anderen Ethnien eben hierher wandern? Und ist auch völlig verständlich. Und hier leben wollen und gute Arbeit leisten. Ja. Und die Steuern zahlen. Genau. Ja, ja, eben. Also, wir wollen noch eins, Benedikt, da wirst du mir wahrscheinlich auch recht geben, bei unserer CSU-Bashing-Geschichte gerade, müssen wir vielleicht aber was feststellen, was respektabel ist, dass die Münchner und die Bayern vorgestern, als der Zug kam aus Ungarn, Österreich, haben die es hervorragend gemacht. Es gab keine Rangelei. Ja, die haben sofort das toll organisiert und alles geführt, und das muss man dann auch mit Respekt so sehen. Ja, natürlich. Und wie gesagt, also die Menschen in Bayern, also ich habe überhaupt nichts gegen die. Ich habe, wie gesagt, was gegen die Asylpolitik der CSU. Das hat ja nichts damit zu tun, wie hilfsbereit die Leute in Bayern sind. Also, ja, das ging nicht nur um Bayern. Es ging auch um die Polizei und die Behörden haben das natürlich toll gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja, Benedikt. Also, wenn ich das noch kurz anfügen darf, ich möchte das jetzt nicht wieder schlecht reden, um Gottes Willen, aber das passt jetzt gerade so gut. Und zwar habe ich gestern, ich glaube, das war in den Tagesthemen oder so, da war die bayerische, ich weiß nicht, wer das war, irgendeine Ministerin, Beauftragte für Asyl oder so, die hat so ein Flüchtlingsheim besucht, ging dann zu so einem Albaner hin und meinte, ja, leben Sie hier gut, ist alles in Ordnung? Und er meinte, ja, ist alles gut. Und dann meinte sie kurz prompt darauf, ja, aber Sie wissen schon, dass Sie hier schnellstmöglich wieder weg müssen. Ne? Also da dachte ich mir auch, das ist unglaublich. Ne? Ja. Also so ein bisschen, naja. Naja, ich verstehe, was du meinst. Ich bin auch gespannt, ob sich jemand meldet, Benedikt, der in deinem Sinne, wie du es gerade formuliert hast, sich hier äußert. Wir sind alle gespannt. Ja, darauf hoffe ich, ne? Ja, ja gut. Danke für deine sehr detaillierte und gute Aussage und deinen Anruf, Benedikt. Vielen Dank. Kein Problem. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und hier ist der Andreas. Andreas ist 50. Guten Morgen, Andreas. Ja, hallo. Guten Morgen, Domian. Andreas, um was geht's bei dir? Ja, jetzt wird's ein bisschen schmutzig. Und zwar, ich habe vor circa anderthalb Wochen in so einem Chat einen jungen Mann kennengelernt. Wie jung? Also, wie jung, 25 Jahre alt. Ja, okay. Naja, und dann haben wir halt erst ganz lang nett geschrieben und so und macht auch einen sympathischen Eindruck. Wir haben Bilder getauscht und wirklich ein netter junger Mann. Mhm. Und er ist hier in der Stadt zu Besuch ein paar Wochen. Und du hast ja, mit deinem Alter auch nicht irgendwie nee, er macht das also so. Ich habe ihn auch gefragt, ob ihm das nichts ausmacht, irgendwie, dass ich älter bin als er und so. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Okay. Er stände auf Ältere und so. Und naja, auf Ältere. Okay, alles klar. Und dann fragte er mich irgendwie, ob ich nicht Lust hätte, ihm so ein bisschen die Stadt zu zeigen und so. Er würde hier niemanden kennen und. Und ob ich, ob ich ihn dann nicht besuchen könnte. Mhm. Ja, okay, dann haben wir halt bin ich da halt hingefahren, haben wir einen Treffpunkt ausgemacht, dann sind wir ein bisschen an so einen Teich gefahren halt so und haben uns unterhalten. Ein super netter Typ, also so von der Stimme her, vom Aussehen, also wirklich ein, wenn ich den so auf der Straße treffen würde, würde ich sagen, echt Traummann, ne? So, ja, und dann fingen wir an, uns irgendwie so ein bisschen zu unterhalten und naja, und dann kam er auch direkt aufs Thema irgendwie, ja, ob ich denn auch Interesse an Sex hätte. So. Hast du gesagt, nein, das ist irgendwie nein, um Gottes Willen, natürlich nicht. Ich möchte mich nur gut unterhalten mit dir. Ich möchte mich nur gut unterhalten und möchte dir ein bisschen die Stadt zeigen. Genau, nein. Naja, habe ich gesagt, ja, im Grunde habe ich da nichts dagegen und so. Und naja, und okay, dann fing er dann an, worauf ich denn so stehen würde und so. Und dann habe ich gesagt, du, da habe ich nicht irgendwie keine speziellen Vorlieben. Ich bin ganz normal gestrickt, eigentlich mehr so der Romantiker und so. Und naja, auf einmal fing er dann so an, ja, er hätte da so einen Fetisch irgendwie und er würde auf extrem dirty stehen. Oh. Naja, dann habe ich schon mal gedacht, jetzt bin ich also, ja mal gespannt. Ich sag, was ist denn extrem dirty? Also extrem schmutzige Sachen. Ja, extrem schmutzige Sachen. Jetzt wird auch extrem schmutzig. Oh. Ich sag, ja, was verstehst du denn unter extrem dirty und so? Ja, und dann fing er dann schon an, ja, wenn ich ihm irgendwie erstmal so nur meine Hand einführen würde und bis zum Ellenbogen und so. Und da ist mir dann schon mal ganz anders geworden. Da habe ich gesagt, also da habe ich erstmal noch nie drüber nachgedacht. Ich sag auch nicht, sowas bringe ich nicht, ne? Also wir erklären es nochmal. Also das bedeutet, dass er das toll findet, wenn du deine Faust inklusive Arm in seinen After einführen würdest. So. Da ist die Verletzungsgefahr auch sehr groß, denke ich mal. Natürlich. Aber es gibt diese Sexualpraktik des Fistens. Die gibt es, die ist verbreitet unter Schwulen, gibt es aber auch unter Heterosexuellen. Ja, ich bin da ja nicht ganz. Ist mir klar. Ich erkläre es nur so hier, vielleicht für Leute, die nicht so in der Szene bewandert sind. Also es ist eine gängige Sexualpraktik, zwar eine extrem selten, aber es gibt sie und es gab sie immer schon. So, erzähl weiter. So, und dann habe ich gesagt, ich sag, das kann ich nicht und so. Ich sag, und das kommt für mich auch gar nicht in Frage. Mhm. Ja, sagt, dann gäbe es ja noch andere Sachen irgendwie. Sagt er, wie wäre es denn, also wenn ich das jetzt schon nicht mit der Hand machen wollte, ob ich ihm nicht eine Klobürste einführen könnte. Nein. Ja, und da habe ich gesagt, du, pass mal auf, ich sag, das ist doch extrem gefährlich. gefährlich. Wie also, rum die Klobürste? Mit der Bürste voran. Der wird doch extrem verletzt, der ganze, also ganze Darmbereich. Da habe ich ihn auch gefragt. Die Bürste? Das ist doch, ich sag, der verletzt dich doch. Aber hallo, ja. Nein, er meinte aber, er hätte das schon so oft praktiziert irgendwie, das fände er so geil und er würde da so drauf abfahren und so. Ich glaube, er hat dich verarscht. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er mich verarscht hat, weil ich habe, ich habe auch in dieser Sendung schon einige Mal mit Pfistern gesprochen. Und die warnen alle immer, dass sogar an den Händen, wenn man so kleine Widerhäkchen hat im Nagelbett, dass die schon schwerwiegende innere Verletzungen des Darms hervorrufen können. Wie denn dann erst eine Klobürste? Mit den harten Plastikbürsten? Ja, und ich habe das sogar noch so in meinem Handy, der schreibt mir jeden Tag noch, ne? Also der hat ja diese absurde Sache formuliert, du sollst ihm auf Deutsch gesagt eine Klobürste in den Hintern schieben. Dann habe ich ihn dann auf diese Verletzung auch angesprochen. Mhm. Dann sagte er, da könnte man ja auch einen Strumpf drüber ziehen. Mhm. Und da habe ich gesagt, aber trotzdem, ich sage, also das halte ich extrem für abnormal sein. Mhm. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich müsste das ja nicht bei mir machen lassen, das wollte er nur bei mir und bla bla bla. Also du solltest es bei ihm machen, so, ne? Ich sollte es bei ihm machen, natürlich. Mhm. Ja. Und dann fing er dann an, dann fragt er, wie alt denn meine Klobürste wäre. Du sagst, meine Klobürste ist irgendwie ganz frisch, irgendwie. Die tausche ich irgendwie alle paar Wochen aus. Und dann sagt er, er findet das dann geil, wenn ich also nach meinem Geschäft irgendwie halt einen Strumpf über diese Klobürste mache, meine Toilette damit reinige und ihm die dann einführe. Ich kann es gar nicht glauben. Ich wollte es auch nicht. Moment. Also ich bin so vom Glauben. Habe ich das richtig verstanden? Du sollst vorher die Toilette gereinigt haben mit diesem Strumpf? Genau. Und dann diese mit diese Klobürste, diese stinkige Klobürste bei ihm ein. Plus Scheuermittel, dem Reinigungsmittel. Nein, nicht mit dem Reinigungsmittel, nicht mit dem. Ach so, okay, verstehe. Mit dem, was dann halt so landet. Verstehe. Ne, also nicht irgendwie mit irgendwie Sagrotan oder sowas. Hör mal, in dem Moment, also ich wäre schon früher weg gewesen an deiner Stelle. Ich bin dann auch gefahren, irgendwie so, und dann haben wir halt eine geraucht und ich sagte, Jürgen, wenn du diesen jungen Mann gesehen hättest, ne? Also als wenn er kein Wässerchen trüben könnte. Ein hübscher Kerl. War es das oder hat er dir noch was Perverses gesagt? Der hat mir dann fing der an, als ich dann da so abgewiegelt habe und habe gesagt, nee, beim besten Willen nicht, dann habe ich noch gesagt, wenn ich sowas machen müsste und alleine an diesen Geruch denken würde, ne? Mhm. Dann müsste ich mich übergeben. Mhm. Und dann sagte er, ja, das wäre doch geil, dann könnte ich mich doch über ihm ergeben und so übergeben. Und das fände er extrem geil. Und, und wir hatten ja nun die Telefonnummer, da habe ich gesagt, pass mal auf, ich sag, da kommen wir nicht zusammen. Ich sag, ich fahre dich jetzt wieder irgendwie dahin, wo ich dich abgeholt habe. Mhm. Und das dann ist auch gut. Ne? Und jetzt hatten wir ja nun vorher die Telefonnummer ausgetauscht auch. Und er schreibt mir jetzt bis jetzt noch jeden Morgen und abends und, ob ich mir das nicht noch überlegen würde und. Und da habe ich gesagt, gut, ich habe dir gesagt, das ist wirklich nichts für mich und sei mir nicht böse. Ich sag, such dir jemanden, der da auch drauf abfährt und so. Mhm. Ja, und dann fing er dann an, wenn ich das denn mit der Klobürste und mit meinem Arm nicht machen würde und so, ob ich denn nicht Lebensmittel besorgen könnte irgendwie. Und irgendwie, was weiß ich, eine Wurst irgendwie so 2-3 Tage in die Sonne legen könnte und ihm die dann einführen könnte. Ich habe gesagt, an deiner Stelle würde ich mal zum Arzt gehen und Psychologen besprechen. Ja, wenn es stimmt, ist es ein Ausdruck tiefster Abnormität, finde ich. Wenn es stimmt. Der hat mir das also so glaubhaft rübergebracht und Mich mal stutzig, mit dieser Verletzungsgefahr, was ich gerade gesagt habe, und wenn er verdorbene Lebensmittel sich in den Anus einführt, ich weiß es nicht. Mensch, wieso hörst du denn machst du keinen richtigen Cut. Da hätte ich gar keinen Bock, mit so jemandem zu reden. Weiter. Nee, ich habe dann ja auch, ich habe ja den Cut gemacht irgendwie. Ah, ja. Und ich habe dann auch gesagt, pass auf, wir brechen jetzt den Kontakt hier ab. Ich sag, du brauchst auch nicht mehr schreiben, weil der schreibt mir jeden Morgen irgendwie, wenn der irgendwie, was weiß ich, um 8 Uhr oder 9 Uhr, wenn der irgendwie aus Haus geht oder so, dann hallo und ob ich mir das denn nicht nochmal überlegt hätte. Ah, und aber so. Jetzt ist Schluss. Und jetzt ist Schluss. Also ich habe ihm ganz deutlich gesagt, ich sag, pass mal auf, ich sag, ich bin Sex gegenüber nicht abgeneigt oder so, aber ich sag, solche Sachen. Also irgendwie, sowas Krasses ist in deinem langen schwulen Leben dir auch noch nicht vorgekommen. Noch nie vorgekommen. Ja. Weil ich bin wirklich ganz normal gestrickt irgendwie. Ich bin wirklich ein ganz romantischer Typ, der gerne Sex bei Kerzenschein und was weiß ich nicht habe. Aber also sowas ist mir also. Da haben ich sich hatte wirklich, ich hatte wirklich 2 Tage lang, ich weiß nicht, ob es davon kam, ich hatte 2 Tage lang richtige Magenschmerzen, dass ich zum Arzt gegangen bin und mir Medikamente holen musste, dass meine Magenschmerzen weg sind. Ja. Ich wusste nicht, ob es jetzt von da kommt, aber ich habe mich so davor geekelt. Verstehe. Das ist unglaublich. Und sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Andreas, gut, dass du es abgebrochen hast. Es bringt ja nichts, der Kontakt. Wenn das alles stimmt, was der junge Mann erzählt hat, dann das stimmt. Also ich wünsche also absolut glaubt, der hat mir absolut glaubwürdig verloren. Und der hat richtig gebettelt und sagt und fing immer wieder an, wie man das denn anders machen könnte und Mensch, das versuch doch mal und so und ich halte das auch für einen Fall für einen Sexualtherapeuten, ganz klar. Ich habe ihm auch gesagt. Ganz eindeutig, ja. Ich habe ihm gesagt, ich sag, am besten gehst du da mal mit zum Arzt. Ich sag, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du irgendjemanden findest, der das mit dir praktiziert. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Du bist so ein netter Kerl. Ich sag, also machst so einen netten Eindruck, also von deinem Erscheinungsbild und so. Ja. Ich sag, also. hattest du denn schon mal einen Partner? Ja, seit 5 Jahren wäre er alleine und so. Ich kenne den Grund, warum du alleine bist. Ich sag, ich kann mir nicht Andreas, vorstellen, dass... du hast uns eine wirklich dirty Geschichte erzählt. Gut, dass du da raus bist. Und dem jungen Mann wünschen wir nur, dass er noch die Kurve für sein Leben kriegt. Vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir, Andreas. Alles klar, ich euch auch, Domian. Dankeschön, nett, tschüss. Mit dir geredet zu haben. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Und wir machen weiter mit Tanja. Tanja ist 59. Guten Morgen, Tanja. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Um was geht's, Tanja? Ja. Sagen wir mal so, meine schwere Trauer, ich komme über den Tod meines Mannes nicht hinweg. Wann ist dein Mann gestorben? Im April. Und es war nicht vorhersehbar. Mein Mann wäre jetzt 54 geworden. Und es war nicht vorhersehbar. An was ist er denn gestorben? Er hat ein Angiom gehabt. Das ist eine Missbildung im Hirn. Und die fing nach 53 an, mitten im Satz einfach so anzubluten, innerhalb einer Stunde. War ein Lebensbauplan zu Ende. Warst du dabei? Bitte? Du warst dabei? Ja, es war hier in der Wohnung. Wir haben ja dann all die Monate noch gekämpft auf der Intensivstation und alles. Und also es war quasi von einer Minute auf die nächste ging es los? Ja. Und er hat jetzt noch mit mir gesprochen. Und in der nächsten Minute war nichts mehr, wie es war. Und was hast du dann gemacht? Ja, also ich habe ja, wie gesagt, nochmal sofort einen Notarzt. Und ich bin ja so ein bisschen firm in sowas. Und wusste also auch sehr genau zu schildern. Die waren auch sofort da. Aber dann ging der Lebenskampf los. Und sie haben mir gleich gesagt, er wird rechtzeitig gelähmt bleiben. Aber die wussten doch wahrscheinlich gar nicht sofort, was da los ist. Ja, sie sind erstmal von der Hirnblutung ausgegangen. Aber sie hatten ihn ja, nachts hat er dann auch Herzrhythmusstörungen gekriegt. Da haben sie mich dann, ich war bis 12 Uhr da. Und sie haben gesagt, wir können jetzt nur von Stunde zu Stunde warten. Er war in einer tiefen Bewusstlosigkeit? Ja, erst nachdem er ins Krankenhaus kam, der hat sich noch ich wohne hier oben im Dachgeschoss, bis unten hat er sich noch mit der linken Seite gewehrt, also er muss noch irgendwas gemerkt haben. Und dort, sie haben, wie sie gesagt haben, Elefantendosen gespritzt. Hier hat er einen Blutdruck von 260 gehabt, im Krankenhaus waren schon 350. Und, wie lange hat er dann im Krankenhaus noch gelegen, bis er gestorben ist? Ja, Vom Januar bis April. Ach, so lang. Ja, und so viele Operationen. Und er hat gekämpft. Ich habe es ja am Anfang gemerkt. Ist er denn in diesen vielen Monaten noch mal zu Bewusstsein gekommen? Ganz kurz. Und da hat er mich auch erkannt. Und da hat er mich mit seiner linken Hand, die er noch bewegen konnte, gestreichelt. Mhm. Und an dem Mittag, also bevor er in der Nacht verstorben ist, hat er mir zu erkennen gegeben, dass er jetzt nicht mehr kann und nicht mehr will. Wie hat er dir das zu erkennen gegeben? Er hat mit letzter Kraft die Zunge, die er eigentlich nicht mehr bewegen konnte, raushängen lassen. Mhm. Ich habe sofort bei den Stationsschwestern rumgebrüllt, die kamen rein, hat er die Zunge wieder drin gehabt, die waren draußen, waren sie wieder draußen. Und da habe ich begriffen. Dann habe ich seine Hand genommen, habe mit ihm gebetet. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, Schatz, wenn du jetzt nicht mehr kannst, lass ich dich gehen. Mhm. Und in der Nacht ist er gegangen. Da hat er dann noch einen Herzinfarkt bekommen. Das heißt, Tanja, das, was du gesagt hast. Wir waren total auf uns fixiert. Wir haben keine Kinder. Ich habe nur meine Katzen. Ja, darf ich? Das lass mich mal was sagen. Das, was du da zu ihm gesagt hast. Wenn ich jetzt, weiß aber nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich wiege jetzt nur noch ein paar 30 Kilo. Aber dir ist klar, dass du ihn erlöst hast mit deinem Satz. Bitte? Dir ist klar, dass du ihn erlöst hast mit deinem Satz. Ja, das ist schon, aber... Und das ist ein guter... Jetzt muss ich aber irgendwie wieder auf die Füße kommen. Mhm. Ich war in der Zeit so stark und jetzt kam bei mir der Zusammenbruch nur... Mhm. Keiner versteht, dass ich die Zeit brauche und auch den Zusammenbruch brauche. Mhm. Wer kümmert sich denn um dich? Ach Gott, ich habe viele Leute, die mit mir reden, aber da kommen so Sachen wie, jetzt hör endlich mal auf, drüber zu reden. Naja, das ist ja ziemlich... Du musst jetzt wieder auf die Füße kommen, aber keiner gibt mir konkret Hilfestellungen. Mhm. Ja. Es ist einfach so, dass ich mich irgendwo total alleine verlassen fühle. Ja. Wie lange habt ihr beiden euch gekannt? Jetzt im August wären es 30 Jahre und 20 Jahre wären wir verheiratet. Und es war eine gute Ehe? Ja, wir waren, wie gesagt, total auf uns fixiert. Mhm. Dann ist das natürlich besonders. Ja, und vom ersten Tag an waren wir unzertrennlich. Ja. Und ich war damals noch in der ersten Ehe verheiratet und wir haben uns getroffen und... Es war sofort klar, wir bleiben für den Rest unseres Lebens zusammen. Ja, Tanja, bei wem kannst du dich denn zurzeit aussprechen und dein Herz ausschütten? Eigentlich bei niemand mehr, weil keiner drüber reden will. Das ist, wie man das ja merkt, jedem ist es unangenehm. Mhm. Sie wollen Leiden nicht hören. Mhm. Sie wollen Leiden nicht sehen. Und dann kommt wahrscheinlich auch schon mal der Spruch, man muss ja nach vorne schauen. Richtig, und du musst raus, du musst unter Leute und dies und das. Aber das hilft mir im Moment nicht, weil ich noch nicht so weit bin. Mhm. Ich merke das, dass du wirklich sehr, sehr, sehr, sehr traurig bist und sehr tief unten dich befindest in deiner Stimmung. Und das ist ja auch verständlich. Du hast deinen Mann verloren. Du hast eine ganz schlimme Leidenszeit mit vielen Hochs und Tiefs hinter dir und mit viel Zittern und Angst. Das ist ja für mich völlig klar, dass du einen Zusammenbruch haben musst. Und du hast deinen Mann sehr geliebt. Ja. Und das ist das Traurigste, was passieren konnte. Und es kam auch noch plötzlich. Du konntest dich, also das Bluten im Gehirn. Von der Arbeit, wir reden noch, er kocht mir noch Kaffee. Mhm. Wir reden noch zusammen. Und ich sage noch was erstmal zu Abend. Wir haben noch für Sonntag mitgesprochen, was wir noch Sonntag Mittagessen machen. Und auf einmal sagt er, Sascha, soll ich jetzt im Abendessen anfangen? Sagt er, nee, ich weiß, den schläg mich noch ein bisschen um. Und ich hatte schon gleich, und er hat angefangen zu nuscheln. Mhm. Und da habe ich noch gesagt, Schatz, was nuschelst du dann so? Sagt er, ach, ist nichts weiter, es sind die neuen Zähne. Mhm. Und auf einmal sagt er, ich lege mich nochmal ein Stündchen um. Mhm. Hab gesagt, okay, aber wenn was ist, melde dich. Mhm. Dann bin ich noch als an die Tür. Und auf einmal sagt er mit glasklarer Stimme, Schatz, brauchst nicht als Gauke, wenn was ist, melde ich mich. Ich sag, okay, ich gehe ins Bad, in dem Moment höre ich nur noch im Schlafzimmer poltern. Ich kam rüber, lag er vor dem Bett. Mhm. Tanja, jetzt ist gleich meine Sendung vorbei. Aber du brauchst keine Angst haben, dass wir dich alleine lassen. Wir werden dich gleich nochmal zurückrufen. Ich finde, das möchte ich ganz schnell noch sagen, dass du ganz dringend in professionelle Hände gehörst. Vielleicht wäre sogar ein Klinikaufenthalt sehr gut. Kann ich nicht. Ich bin allein und meine Katzen und ich habe noch so, das kann man nachher vielleicht. Okay, das erklären wir gleich. Es wird einen Weg geben. Auf jeden Fall brauchst du Hilfe. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich bei dir. Okay, danke. Alles Gute, Tanja. Tschüss. Tschüss. In der Technik Uwe van Betterei. Morgen nur im Radio und übermorgen wieder Radio und Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dann. Tschüss.